Deutschlandfunk Kultur Kompressor. Wenn Sie das Leben berühmter Musiker verfilmt sehen, vor allem derer, die Ihnen am Herzen liegen, löst das dann Glücksgefühle aus? Ich habe bisher zugegebenermaßen einen ziemlichen Bogen gemacht um sogenannte Biopics. Und eine der wenigen Ausnahmen, die Verfilmung der Geschichte von Tina und Ike Turner, hat mich in dieser Haltung bestärkt. Mal schauen, ob durch Hartwig Tegeler was in Bewegung kommt. Der beschäftigt sich in seiner Top-5-Filmkolumne in dieser Woche, nämlich mit Musikerbiografien. Würden Sie jetzt den Film starten? Biopics, uninteressant. I never find biopics very interesting, so you're never able to really explore a life in detail. Stanley Tucci, der einen wunderbaren Film über den Künstler Alberto Giacometti gemacht hat, in dem er nur die Entstehung eines Porträts beschreibt. Den Baum zeichnen, um das Bild eines Waldes entstehen zu lassen. Das geht. Segmente erzählen, das ist mehr als sich aussichtslos ums Ganze zu bemühen. Dieses Lied. Platz 5. Lilli Marleen von Rainer Werner Fassbinder, 1980. Dieses Lied ist zu einem ehernen Band zwischen dem Soldaten draußen an der Front und seiner Liebsten in der Heimat geworden. Wenn man die Geschichte eines Liedes erzählt, kann man dann das Bild einer Zeit entstehen lassen? Ja, und von einer Künstlerin. Lala Andersen im Film Willi, gespielt von Hanna Schygulla. Das Fassbinder-Melodram geht so. Deutsche Sängerin liebt jüdischen Schweizer Komponisten. Zeitgeschichte geht dabei so. Flucht, Exil, Kollaboration, Karriere beim Führer, Lieblingssängerin der Nazis und das Lied Lilli Marleen, Soldatendroge. Mit ihrem wirklichen Leben, meinte Lala Andersens letzter Ehemann, habe das wenig zu tun. Ein besseres Kompliment hätte Rainer Werner Fassbinder für sein Biopic, das keines ist, wohl nicht bekommen können. Platz 4. The Doors von Oliver Stone, 1990. Jim Morrison, Doors, Frontmann. Geniale Musik, Gesang, Alkohol, Drogen, Sex, besessen vom Tod. Oliver Stone schafft den Klimmzug aus der Gegenkultur-Ikone von Ende der 1960er Jahre, eine amerikanische Legende zu bauen, die wenig mit dem Leben eines realen Menschen und Musikers, sondern mit den Traumobsessionen des Filmemachers über einen Helden seiner Jugend zu tun hat. Genial. Val Kilmer als Doors-Sänger. Platz 3. Ebenso genial Jennifer Lopez als Latina-Sängerin Selena. Selena, ein amerikanischer Traum von Gregory Nava, 1997. Stationen des Lebens, wie der Vater die Gesangskarriere der Tochter fördert. Pusht. Bei ihrem letzten Konzert 1995 in Houston, Texas, spielte Selena vor 64.000 Menschen und wurde danach von der Leiterin ihres Fanclubs ermordet. Selena, ein amerikanischer Traum, ist ein ganz und gar konventionelles Biopic über eine Musikerin. Aber dieser Film sprüht vor Energie, Rhythmus und der Power von Jennifer Lopez. Platz 2. I'm Not There von Todd Haynes. 2008. Ein Bild über Bob Dylan zeichnen, der in I'm Not There dargestellt wird von Christian Bale, Marcus Carl Franklin, Richard Gere, Heath Ledger, Ben Whishaw und der göttlichen Kate Blanchett. Keine Handlung, keine Chronologie, alle Regeln des konventionellen Biopics vergessend, Segmente eines Lebens. Wunderbarer Trailer, von dem man nur die Schrifttafeln abzuschreiben braucht, denn da steht, was Regisseur Todd Haynes über die Illusion denkt, in einem Biopic in 2 Stunden Kinozeit ein Leben darstellen zu können. Er hält gar nichts davon. Am Anfang das Zitat von Bob Dylan: Ich kann nur ich selbst sein, wer auch immer das ist. Dann die Textzeile: inspiriert von wahren, unwahren, authentischen, echten, ausgedachten Geschichten. Dann leiert Kane im Trailer: er ist jeder, er ist keiner. Was für ein Biopic, das keines ist. Platz 1. Miles Ahead von Don Cheadle, 2016. Eine wunderbare, geniale Szene in diesem Miles Davis-Film. Der Trompeter, Ikone des Jazz, 1980, 8 Jahre keine Aufnahmen mehr. Drogen, Alkohol, Arroganz. Am Ende dieser durchgeknallten Suche nach einer verschwundenen Aufnahme, 2 Tage in New York, Regisseur Don Cheadle, der Miles Davis spielt, und Ewan McGregor als halbseidener Rolling Stone-Reporter preschen in ein Box-Event in einer Riesenhalle. Auf der Bühne der Boxkampf. Schnitt. Unten die Schlägerei um das geklaute Tonband. Schnitt. Auf der Bühne Miles Davis mit seinem Quintett aus den 60ern. Schnitt. Unten Miles Davis in den 80ern bei der Prügelei. Und dazu am Quintett aus den 60ern. Schnitt. Unten Miles Davis in den 80ern bei der Prügelei. Und dazu Miles Davis Musik. Eine Verdichtung eine Destillation der Energie des Jazz. Don Cheadle hat Bilder gefunden für die Musik. Wow, sorry, komplexer geht's nicht. Wow.